Ich verweise auf den Leitsatz, den ich selbst am 29. Mai 1935 vor dem österreichischen Bundestag gesprochen habe. Österreich hat nie einen Zweifel darüber gelassen und wird es, solange wir leben, auch in aller Zukunft nicht tun, dass es sich als deutscher Staat bekennt. Dem habe ich auch heute nichts hinzuzufügen. In diesem Bekenntnis spricht mit die Ehrfurcht vor der großen Vergangenheit unseres österreichischen Landes, dem durch lange Jahrhunderte die ehrenvolle und große Aufgabe zufiel, dem Deutschen Reich seine ersten Repräsentanten zu geben. Wenngleich die Geschichte neue Wege ging und neue Zeiten, neue Entwicklungen brachten, bleibt uns aus dem Wissen und Verstehen des Vergangenen auch in der Gegenwart die richtige Wertung und der Begriff unserer kulturellen Aufgabe, die immerdar zugleich eine deutsche Aufgabe ist. Wenngleich es leider, wie überall in der Welt, auch bei uns weiterhin irregeleitete und Verhetzte geben wird, die sich aus der Mentalität des blinden Hasses und des Kampfes um jeden Preis nicht loszulösen vermögen und denen ebenso der Wille zu gerechter und objektiver Beurteilung wie das Vermögen zu richtigem und vernünftigem Abwägen fehlt, glaube ich doch mit Zuversicht annehmen zu dürfen, dass zu gleicher Zeit auch die erfreulicherweise schon weit vorgeschrittene innere Befriedung in unserem Land sich weiterhin vertiefe und festige. Es ist daher auch die Frage der politischen Amnestie, von der ich bei anderer Gelegenheit bereits gesprochen habe, ebenso in aktuelle Nähe gerückt, wie die neuerliche Aufforderung an alle Österreicher, wo immer sie früher standen, ihre Kräfte dem Aufbau des Vaterlandes im Rahmen der Vaterländischen Front zur Verfügung zu stellen und auch an verantwortlichen Stellen teilzunehmen an der politischen Willensbildung in Österreich. Auch heute hat sich an den Voraussetzungen hierzu nichts geändert. Die Grundlage ist und bleibt die Mai-Verfassung 1934, somit das Bekenntnis zum freien Österreich.